komm rüber hier zum Fenster, mein kleiner Liebling. Möcht lesen dir aus deiner Hand. Ich dachte immer, ich sei so eine Art Zigeunerjung. Bevor ein Heim mich bei dir fand. Nun bis dann, Marianne, ist Zeit, dass wir beginnen zu lachen und weinen und lachen über all diese Dinge. Dass ich gerne leb mit dir. Doch du machst mich vergessen, so vieles auch. Ich vergesse zu beten zu den Engeln. Und dann die Engel vergessen zu beten für uns auch. Wir beginnen zu lachen und weinen und lachen über all diese Dinge. Wir trafen uns, da waren wir fast noch jung. Tief im Grün als sei ich ein Kruzifix. Als gingen auf Knien wir durch den Park. Nun bis dann, Marianne, ist Zeit, dass wir beginnen zu lachen und weinen und lachen über all diese Dinge. Feines Spinnennetz, mir fesselt die Knöchel an einem Stein. Nun bist du, Marianne, ist Zeit, dass wir beginnen zu lachen und weinen. Bin ich wie ne neue Rasiererklingt. Du gingst, als ich verliebt, mir sei sonderbar. Ich sagte nie, dass ich mutig bin. Nun bis dann, Marianne, ist Zeit, dass wir beginnen. Und weinen und lachen über all diese Dinge. Oh, du bist wirklich eine hübsche Dorf. Konnte ich mal wieder den Namen wechseln sehen. anders, als ich grad den Berghang hatte klomm. Mir zu waschen die Augenlider im Regen. Nun bis dann, Marian, Zeit, dass wir beginnen zu lachen und weinen. Und weinen und lachen über all diese Dinge. Nun bis dann, Leonard, gab's Lieder uns von der